Diese Widerlinge haben es einfach zu weit getrieben. Erst verunreinigen sie unser wertvolles Wasser der Unsterblichkeit und dann sorgen sie auch noch uneingeladen auf unserem Heimatplaneten Barnard für ein Tohuwabohu. Dieses unwürdige Verhalten muss bestraft werden. Dass mein Plattenproduzent, dieser J.J., den Cobblestone wohnt. Aber du hast mir doch immer erzählt, dass Cobblestone ein schönes Land ist. Warum soll er dort also nicht wohnen? Naja, ist so weit weg. Wir sind ja jetzt in Toshiba. Ach. Ja, hast du schon Tickets gebucht? Natürlich. By the way, es wird wohl zu einer ziemlich widerlichen Auseinandersetzung mit diesem unappetitlichen J.J. kommen. Du bist dir sicher, dass er dich betrogen hat? Ganz sicher! Dann denke ich, dass du für diesen Kampf Kraft schöpfen musst. Und das kannst du am besten aus dem Gullismus. Aus dem Gullismus Kraft schöpfen? Hört sich gut an! Dazu musst du allerdings erstmal richtig Ghoul werden. Oh! Das ist gar keine Schwierigkeit. Es muss dich nur ein erfahrener Ghoul fragen, ob du Ghoul werden willst. Und damit hat sich das gar kein Problem. Ja, aber wer ist ein erfahrener Ghoul? Er steht vor dir. Oh, Entschuldigung. Ja, natürlich. Du bist also ein Guru. Was? Ja, und ich werde gerne ein Guru werden, weil die Gurus imponieren mir. Ich bin ein Ghoul. Oh, ja, das hatte ich vergessen. Ja, ich will ein Ghoul werden. Gut, dann bist du hier mit Ghoul, trotz deines ärgerlichen beinahe Versprechers. Ja, das ist ja in Ordnung. Mensch, können Sie nicht aufpassen, wo Sie gehen? Ist mein ganzer Sack. Doris! Mathilde! Natürlich muss das sein! Kein Mensch stört mich hier auf dem ganzen Kontinenten und lässt meine ganzen Sachen durch die Luft fliegen. Das bist natürlich du! Und was willst du hier? Ich bin so in meinem Weg. Ghoul geworden! Toll, ich bin vorhin Guru geworden! Was? Ja! Ungläubige stehen mir im Weg. Im Weg? Moment, erst stand mir den Ghoulen im Weg. Also, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Ghoul, Guru, Guru-Mul. Ha! Ja, jetzt lass mich jetzt bitte durch, ich muss zum Flughafen. Ja, wir auch. Juri, nimm mal die Sachen. Ja. Wer ist das? Das ist ein Guru. Ein Guru. Ja, ich muss jetzt zum Flughafen. Könnt mich dann... Oh, es ist schon spät, meine Maschine. Welche Maschine hast du? T-27-3? Ja. Wir auch. Hoffentlich sitzen wir nicht nebeneinander. Oh, das wäre noch schöner. Was wird überhaupt ein krasses Dome? Ja, ich hatte so ein paar vertragliche Schwierigkeiten mit meinem JJ-Plattenproduzenten. Schön, dieses Cobblestone North Hall. Das wird einmal alles zu mir gehören. Bitte? Dieses Cobblestone Hall North ist einer Ghoul-Ehe würdig. Doch, doch. So ein Quatsch. Schließlich gehört mir das Schloss und ich kann bestimmen, wer der Einzige. Ihr bestimmt nicht. Soweit ich informiert bin, liebe Guru zur blinden Schwägerin Doris, gehört dir nur der Nordflügel des Schlosses. Gut, dann werde ich die andere Hälfte, also meine Hälfte, einfach abreißen. Ja, auf jeden Fall kriegt ihr nicht das ganze Schloss mehr, noch schöner. Gurus verderben sowieso immer alles. Das haben sie schon immer getan. Ja, ja. Aber man muss bedenken, dass die Ghoul viel mehr vernichten und viel dümmer sind. Das mit dem Dümmer habe ich überhört. Das mit dem Vernichten nicht. Das stimmt. Wir vernichten den Ghoulismus. Und das zu Recht. Er verschandelt unseren ganzen Planeten. Hast du das als Kind alles sehr krank? Hast du die Schlüssel, Mathilde? Was für Schlüssel? Die Schlüssel für die Tür. Oh. Ach, das war's, was ich vergessen hatte. Ich wusste ganz genau, ich habe mal vergessen. Lustig, die Schlüssel sind sauber. Ja, aber... Jetzt kann ja mal einer uns zeigen, wie stark er ist. Ich kletter einfach durchs Fenster, weil ich klug bin. Oh, ist das... Jetzt ist die Tür kaputt. So was. Na, auf jeden Fall, wir kommen jetzt rein. So ein Guru.